Sie fühlt sich anders an, aber sie ist genauso leicht zu handhaben wie die bisherige 5-Pfund-Note aus Papier, verspricht die Bank of England. Der neue Geldschein ist aus Kunststoff, etwas kleiner und noch ein bisschen leichter als die herkömmliche 5-Pfund-Note. Victoria Cleland von der Bank of England ist eine der wenigen im Königreich, die die neue Note schon richtig in der Hand gehalten haben. Sie hat sie als Chief Cashier, als Chefkassiererin der Bank of England sogar unterschrieben. Sie ist aus Polymer und sie ist wirklich sehr sicher. Wir haben eine Menge Wissenschaft da reingesteckt. Es ist eine richtige Hightech-Note. Ein neues Material, dazu filigrane Aufdrucke, Hologramme und wechselnde Farben. Der neue Geldschein soll noch schwerer gefälscht werden können und doppelt so lange haltbar sein wie die Papierversion. Sauber und robust ist das gute neue Stück, versprach Notenbankchef Mark Carney bei der Vorstellung. It's resistant to dirt and moisture, so the note won't wear out as quickly as the current fibers. Es hält Flüssigkeiten besser aus als der jetzige Fünfer. Es kann häufiger gefaltet werden als der Papierschein. Es übersteht Rotwein, Zigarettenasche, einen Hundebiss und anschließend auch den Schleudergang in der Waschmaschine. Der Clou ist ein kleines, transparentes Sichtfensterchen an der Seite, so groß wie eine Fingerkuppe. Wenn man es gegen das Licht hält, dann kann man die Hand dadurch sehen. Victoria Cleland ist ganz begeistert. So for example, if you hold it up to the light, you can see through it. You can see my hand waving behind the see-through window. Auf dem Fensterchen prangt auch noch der Big Ben als Hologramm in Gold, das ins Silbrige wechselt, wenn man es schräg hält. An verschiedenen Stellen wechselt der Schein Worte und Farben, wenn man ihn kippt. Gravuren und Prägungen lassen sich mit dem Finger nachspüren. Ebenfalls prägend ist auf der neuen Banknote das Porträt von Winston Churchill, Premierminister in den 40er und 50er Jahren. Er löst Elizabeth Fry ab, die Anfang des 19. Jahrhunderts die Haftbedingungen im Königreich verbesserte und als Engel der Gefängnisse galt. Sie zierte die aktuelle 5-Pfund-Note als einzige Frau seit 1994, abgesehen von der Queen, die sich weiterhin auf jedem Schein findet. Keine Frau mehr auf einer frisch produzierten Pfundnote? Na klar, wenn immer dieselben Männer da sitzen, wo oben ist und wo entschieden wird, welche Kriterien und welche Werte gelten, sagt Caroline Criado Perez, die deshalb für eine Frau auf dem Pfund gekämpft hat. We get white men everywhere at the top of places. It's because of the way decisions are taken. It's because of the criteria that we use to decide on what's valuable, what we consider as good in society. Caroline Criado Perez hat Erfolg gehabt. Mit dem neuen 10-Pfund-Schein im kommenden Jahr rückt die Schriftstellerin Jane Austen ins Bild. Sie verdrängt Charles Darwin. Der neue 5-Pfund-Schein wird jetzt erst an die Banken und Zweigstellen ausgeliefert. Heute sind noch längst nicht jede Filiale und jeder Automat damit versorgt. Im Laufe dieser Woche aber sollen die Scheine dann tatsächlich landesweit im Umlauf sein. Die alten 5-Pfund-Papiernoten behalten ihre Gültigkeit, werden aber ab Mai kommenden Jahres allmählich aus dem Verkehr gezogen.